Lektion 6. Aufgabe 2b. Abschnitt 3. Ich habe einen 16-jährigen Sohn zu Hause. Was kann ich ihm raten, um ganz gezielt ihren Prophezeiungen vorzubeugen? Viel wäre schon durch eine verbesserte Haltung am Schreibtisch getan. Sport ist auch in diesem Fall die beste Medizin. Vor allem eine gute Grundmuskulatur im Rücken ist eine Voraussetzung für ein schmerzfreies Dasein. Übungen dafür finden Sie ja in jeglichen Internetforen und Portalen, aber es kann Ihnen leider niemand abnehmen, diese Übungen auch zu machen. Disziplin ist unabdingbar.